Yo Leute, da sind eine Menge Podcasts unterwegs im Netz. Und die meisten Podcasts, Böhnermann, Scholz, das geht an euch. Die benutzen irgendwelche komischen Audioprogramme, in denen man Standard-Files findet, die Sounds sind, die man schon kennt. Wie den hier. Die echte Party, die geht im Schaumbad. Die echte Party, die geht im Schaumbad. Das Schaumbad bleibt real. Denn es war immer real. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ihr Klaus Hipp. Peter, hallo. Hi. Hallo. Ah, schön. Wie ist es? Wir hatten heute ein anderes Intro. Ich habe aus einem anderen Podcast so eine File entdeckt. Die wollte ich mal verwenden. Ja, die haben uns auch wieder ein Thema geklaut, aber ich komme gerade nicht drauf. Du hast eben gesagt, du bist durstig. Ja, wir befinden uns sehr. Zwischen den Jahren, jetzt ist Feierzeit. Es ist 7:55 genau. Und ich habe den ganzen Tag noch kein Bier getrunken. Und das Traurige ist, es wird aber ein bisschen dauern. Ich habe dir nämlich ein Getränk, ich war ja über Weihnachten in der Eifel. Ach so, in der Eifel. In der Heimat, wie man ja so schön sagt. Oh. Und habe ein Döschen Bitburger dabei. Aber das ist nur ein Bestandteil, deswegen habe ich dich auch gezwungen, noch ein paar Gläser mit in die Wanne zu nehmen. Weil ich habe in der Eifel wiederentdeckt, weil man da häufig trinkt. Weißt du, was ein Schuss ist? Nee, ich habe so einen Verdacht, weil ich dich sehe, was du da treibst. Ja, ich mache jetzt schon mal ein Malzbier auf, weil ein Schuss ist Bier mit Malzbier. Und jeder schaudert sich und denkt, oh, das kann ja nicht schmecken. Ich habe wiederentdeckt nach 10 Jahren. Ich stelle es mir jetzt gar nicht so schlecht vor. Und ich dachte, damit starten wir heute mal. Einfach, weil ich dann über die Weihnachtstage auch sehr viel getrunken habe. Weil ich war mit Freunden kegeln. Da muss man natürlich die richtige Mischung finden. Darf nicht zu viel Malzbier sein. So ein Drittel Malzbier. Und natürlich also ganz wichtig mit Bitburger. Also wie ein Radler. Wie ein Radler, nur mit Malzbier. Nennt sich Schuss. Das ist ein sehr innovativer Name auf jeden Fall. Ja, die Eifel strotzt so vor Mixgetränken. Ja. Den Wodka Dope habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast. Ich glaube nicht. Wodka mit Marihuana. Nee, das ist der Lustige. Der ist mit O-Saft, Cola und Wodka. Und heißt Wodka Dope. Alles flockt dann so und sieht aus wie Dope? Ja, keine Ahnung, warum das Wodka Dope heißt. Dankeschön. Bitteschön. Oh, zum Wohl. Grüß dich. Heute haben wir auch Glas geklackert dann im Podcast. Ja, zum Wohl. Das ist geil dazu. Zwischen den Jahren. Genau, das ist ja zwischen den Jahren. Und damit brechen wir auch unsere Regel nicht mit nur einmal im Monat aufnehmen. Ja, schmeckt wie ein Schuss. Schmeckt geil. Ist gut, gell? Das ist nämlich, wenn du den ganzen Abend Bier trinkst und nicht zu viel Bier trinken möchtest, dann könntest du dir süß wie beim Radler machen oder aber du mixt mit Malzbier. Es ist auch weniger süß, als ich dachte. Ja. Also es ist nicht so süß wie ein Radler. Ja. Und ich habe das tatsächlich auch 10 Jahre nicht getrunken gehabt und dann nochmal wiederentdeckt, weil ein Kumpel sich, ich glaube, ich muss mal was Leichtes trinken, und sich einen Schuss bestellt hat. Das letzte Mal mit 40 hast du das dann getrunken? Mit 45. Vor 10 Jahren 55, ja. Mhm. Ja. Ich habe mich ja jetzt mit meinen alten Kegelkumpels getroffen. Ja, du bist der Jüngste, oder? Ich bin der Jüngste seit 55 Jahren kegeln. Seit 55 Jahren? Ja. Seit immer, sozusagen. Ja, ja, unsere Mütter waren Kegelschwestern und deswegen waren wir in der Schwangerschaft schon zusammen kegeln. Sozusagen. Okay, das zählt. Ja. Wie findest du meine Tischdekoration? Sehr schön. Könnte ein Baum sein, könnte aber auch in so einer 90er-Jahre-Disse stehen. Also kann eigentlich alles. Habe ich beim Schrottwichteln gewonnen. Ah, oh, schön, schön. Oder da oben, das auch. Diesen Adler? Nee, ägyptisch. Der ägyptische, irgendwas. Anubis oder Hades. Auch schön. Xerxes. Zwei schöne Sachen wirklich. Ja, ich habe richtig abgeräumt. Müsste man den Hörern eigentlich kurz beschreiben, oder? Liebe Hörer. Die sollen doch auch sich einfach mal, sollen einfach stellt mal euch vorbeikommen. Mal einfach vor. Also stellt euch einfach mal so ein 90er Jahre Disco-Deko-Beleuchtung als Baum vor. Ja, ach, du meinst das? Ja, jetzt, das ägyptische kann man sich ja vorstellen. Es ist Licht. Ja, es ist Licht. Es ist schwarzes Licht. Licht, ja. Aber kein Schwarzlicht, sondern weißes Licht verpackt in Schwarz. Ganz genau. Ja. Und sonst, hast du sonst noch was abgeräumt zu Weihnachten? Nö, eigentlich, ich hatte auch so ein bisschen Sorge vor dem Podcast, aber da wir uns zwischen den Jahren befinden und da ja auch keine Themen relevant sind, da passiert ja einfach nichts. Naja. Ich finde schön, dass wir uns mal treffen zwischen den Jahren. Vielleicht hast du auch ein paar Sachen. Aber ich habe eigentlich nichts zu berichten. Ich habe lange alleine im Auto gesessen, weil ich an die Eifel gefahren bin. Du bist alleine gefahren? Ja. Und habe da Podcasts und Hörbücher gehört. Ja. Die kannst du ja einfach nacherzählen. Könnte ich zum Beispiel machen, ja. Aber das wäre ein Problem, dann würden wir unseren Podcast wieder erzählen, weil ich habe diesen Podcast. Unseren Podcast. Ja, ja, genau. Also der Podcast, der immer von uns Sachen klaut, den habe ich halt gehört. Ah. Und wenn wir den jetzt wieder erzählen, dann erzähle ich ja unsere Folge vom letzten Mal. Ja, gut. Die, wo, ja. Ja. Aber schön, dass wir trotzdem auf 13 Folgen dieses Auf Jahr jeden kommen. Fall, ja. Ja. Die zählt ja auch nicht als irgendwie Dezemberfolge. Das ist ja das ist ein Bonus. Das Bonus für unsere Hörerinnen und Hörer. Ein kleiner zwischen den Jahren. Wieso sagt man eigentlich zwischen den Jahren? Ja, weil Jesus hat ja am 24. Geburtstag und am 1. nochmal. Ach so, und deswegen zwischen. Und dazwischen. Das ist ja beides. Ach, Christus, Neujahr, oder? Ist auch Christusfeier, ja. Eigentlich schon. Also ja. Ist doch nach Christus fängt das. Ja. Ja. Aber der hatte der nicht irgendwie im Juli Geburtstag? Eigentlich schon, ja. Der hatte im Sommer Geburtstag. Aber er hat gedacht, weil da so viele, und das fand ich auch ganz nett von den Bibelschreibern, weil du hast ja immer das Problem, wenn du im Sommer Geburtstag hast, in den Sommerferienmonaten, dann sind deine Freunde immer im Urlaub. Und deswegen hat sich Jesus gedacht, ah, doof, wenn also die Bibelschreiber vor allen Dingen, aber Jesus hat es auch selbst, glaube ich, noch kurz vor der Kreuzigung hat er gesagt, Leute, aber feiern dann im Dezember, das ist kalt, da okay. Bleiben die Leute eh drin. Komm. Und die, wenn ihr meinen Geburtstag im Sommer feiert, dann sind die meisten Leute dann halt in Ferien und können dann mitfeiern. Das, ja, schon. Aber ja. Kommt Jesus nicht aus Arabien und da ist immer sau heiß das ganze Jahr? Vielleicht hat er es so gemacht, weil es im Dezember da mal angenehm ist. Da ist dann nur so wie die WM. Ja, gut, gut. Ja, das kann natürlich auch sein. Dann im Heil, das Tote Meer ist wahrscheinlich auch. Weil, ein voller. Ja, und vor allen Dingen hat man ja gerne im Toten Meer die Geburtstage gefeiert, das ist allgemein bekannt. Ja, am Strand halt. Am Strand vom Toten Meer. Und in den Sommermonaten ist das Tote Meer halt eigentlich nur Salz. Ja, stimmt. Also sehr salzig. Ich glaube, sie haben da richtig coole Beachpartys gemacht. Am Toten Meer? Ja. Heutzutage weniger als damals. Also ich glaube auch, Jesus, sein Stiefvater Josef war ja Zimmermann. Der hat, glaube ich, hauptsächlich Beachbars gebaut. War nicht Jesus Zimmermann? Er war der Sohn des Zimmermanns. Ja? Ja, glaube schon. Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch den Beruf vom Vater gelernt. Damals hat man ja die Berufe vom Vater gelernt. Aber ja. Warum hieß er dann nicht Zimmermann mit Nachname? Hatte Jesus überhaupt... Von Nazareth Christus. Hieß er ja. Christus. Oder von Nazareth. Hieß er nicht Christus mit Nachnamen? Er wurde ja... Damals hat man nach Städten gemacht. So. Du wärst zum Beispiel Peter von Heidenheim. Ja, ja, aber ich. Und ich werde Jean-Paul. Jetzt mal im Ernst, jetzt mal im Ernst. Hieß der nicht. Das ist ja verrückt. Ja, das stimmt. Du hast was schon komisch. Von Jesus. Ja. Deshalb auch deine Gesichtsbehaarung. Ja. Ich glaube, Jesus hatte keinen Bart. Ich glaube, Jesus hatte einen Schnauzbart. Ja. Einfach einen stolzen. Weil er ein Checker war. Einen stolzen Schnauzer. Ja. Und hat immer an den Beachbars rumgehangen und dann immer die Mädels angemacht. So. Konnte er aus Wasser Wein machen. Mhm. Kommt gut an. Zweitens hat sein Vater die Beachbars gezimmert. Hier, oh, die ist von meinem Vater hier übrigens. Hingebreddert mit Tropenholz. Geile Beachbar, hä? Gibt's Holz in Israel? Palmenholz. Palmen. Also der war ein Palmenzimmermann. Das sind keine Palmen. Ach, bestimmt. Ach, alles. Am Toten Meer wächst, glaube ich, wenig, weil da ist ja viel Salz. In der Aber da gibt's auch noch mehr, es ist Tote Meer. Ist ja, ja, schon. Bethlehem am Toten Meer? Nö. Aber ich mag die Vorstellung nicht zu ihm. Also ja. Er war mal am Toten Meer. Ja, ja. Der hat ja eine Tour gemacht, Israel-Tour, bevor es Israel hieß. Hieß es damals nicht Israel? Nee, glaub dann nicht mehr und dann wieder? Kann auch sein. Aber wir sollten mal irgendwie einen Historiker einladen. Sollten wir machen, wir machen mal ein History-Special. Wir hatten eh sehr viele Gastfolgen dieses Jahr. Ja, das wird jetzt komisch für euch. Jetzt müsst ihr mit uns zwei hier euch die Zeit verbringen. Keine sympathische Stimme und wieder sehr viel Falschmeldungen. Obwohl die Jesus-Geschichte relativ realistisch jetzt war, glaube ich. Ja, ja. Ja. Wusstest du, dass Jesus Vater, also Stiefvater, warum musste der nach Bethlehem? Wegen dem Zensus 2000, nee, wegen dem Zensus 0. Minus 1 wahrscheinlich, ja. Oder? Dem Zensus 0, 0. Ja. Ja, dann jetzt legen wir los mit Zählen. Ja, jetzt ist Volkszählung, ist Jahr zum Jahr Null brauchen wir die Zahlen. Wir fangen jetzt an, Jahre zu zählen, also zählen wir auch mal die Leute, die hier wohnen. Ja, ja weil ja, wusste ich nicht noch Volkszählung. Ja. Weißt schade. Du, wie viele Strophen Stille Nacht hat? 8. Nein, 6. Ah, verdammt. Weißt du... Hast du Fun Facts über Weihnachten? Nee, ich war beim Weihnachtspub-Quiz. Ah, okay. Letzte Woche. Cool. Wir sind 7. von 9 geworden. Sehr gut. Sehr gut. Schlecht, Bibelfest. Ja. So habe ich dich auch eingeschätzt. Ja. Ja. Ihr hättet Letzte werden können. Ja. Aber das ist die Atheistengruppe aus Bad Sulzbach geworden, oder? Ja, diese Loser. Diese gottlosen Schweine. Oh. Ist immer gut, gleichzeitig zu trinken. Ja. Sollen wir es nochmal machen? Oh. Ja, komm, lass uns doch. Du musst dabei auch so ein bisschen Trinkgeräusche machen. Das ist kein Trinkgeräusch. Naja, na gut. Ja. Wenn es in die Nase sprudelt. Ja. Besser als ins Rauchbad. Nasendusche. Aber ist gut, gell? So, es ist, ich dachte, du freust dich auch. Es ist gut, weil es nicht so süß ist, wie ich dachte. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt Vitamalz nur hier einen Schlucker bekommen. Am besten für den Schuss ist Candymalz. Candymalz. Candymalz und Bitburger, ja. Ich kenne tatsächlich. Nur falls ihr mal nachkochen wollt zu Hause. Also ihr braucht eine Flasche Malzbier und eine Dose Bitburger. Ich kenne nur Karamalz. Karamalz ist aber sehr süß, deswegen lieber Candymalz als Vita, ja. Darf ich das mal so probieren? Ja, ist noch ein Rest drin. Also klar kannst du das auch mit einem Süßen machen, aber es schmeckt dann nicht so gut. Ja, dann ist süßer halt für die Girls. Für die Weil Frauen trinken ja gern süß und Männer trinken herb. Frauen mögen gar kein Bier. Ja. Ich würde sogar Bier mit Salz trinken, nur um männlicher zu sein. Salzbier. Apropos Salzbier. Ich habe nachher ein Bier für dich. Ein Salzbier? Aber das reden wir off-air. Off-air, okay, cool. Das ist privat. Oh, hast du mir da LSD reingetan? Oder? Ja, nein, LED. Oh, geil, wie dein Weihnachtsfestgeschenk. Ja. Sehr schön. Hast du noch ein paar Pappkuss-Fragen? Dann können wir auch unsere Zuhörerinnen nochmal so in das Weihnachtstrauma zurückversetzen. Ihr müsst jetzt wieder einfach rumliegen und essen. Rumliegen und essen. Weil unsere Lieblingsfilme haben wir sogar schon mal in der Folge auf. Hatten wir schon, ja. Naja, und deswegen, und ich habe auch dieses Jahr wieder die gleichen Filme geschaut. Deswegen. Ich habe keinen Film geschaut. Du hast keinen Film geschaut? Nee, aber ich gucke eh keine Filme zu Weihnachten mehr. Weil ich unterhalte mich lieber mit meinen lieben Verwandten. Das ist jetzt kein Schnitt, sondern dieses verlogene Gesicht konntet ihr nicht sehen. Aber vielleicht war doch wahr. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall siehst du gut erholt aus. Ja, findest du? Ich bin ein bisschen überarbeitet eigentlich, weil ich habe nicht viel... Achso, du hast auch heute gearbeitet, gell? Ich habe heute gearbeitet. Ich arbeite zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren, zwischen den Jahren. Ich arbeite dieses Jahr seit 4 Jahren mal zum ersten Mal nicht zwischen den Jahren. Deswegen sehe ich auch so lethargisch aus. Ja, du siehst gar nicht erholt. Das tut dir gar nicht gut, diese Frage. Nö, ich habe auch sehr viel gelegen, muss ich ehrlich sagen. Besonders die letzten 2 Tage. Läuft das ganze Blut wieder aus dem Kopf. Ja. Ja, es ist viel gesoffen. Nee, da habe ich mich zurückgehalten, dank Schuss. Schuss? Schuss habe ich gar nicht so viel in den Jahren, in den Festtagen, vor zwischen den Jahren. Ja. Bei meiner Familie ist es ja, Weihnachten ist das Fest, wo man auch tagsüber schon trinken kann. Ach so, okay. Also da geht es dann immer. Zum Mittagessen gibt es dann erstmal schönen Wein. Ah, schönen Wein aber. Oder Mittagsschlaftreibstoff, wie wir es nennen. Ah, also ihr schaut kein Fernsehen, aber ihr schlaft hauptsächlich. Ja. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu privat ist, aber es ist wirklich extrem bei meiner Familie. Okay. Wir lieben Mittagsschläfe. Ja, Mittagsschläfe sind, Schläfchen sind auch schöne Sachen. Also, es ist super. Mein Vater ist da auch ein großer Fan von, zum Beispiel. Wenn wir jetzt schon in diesem privaten Talk sind. Und mein anderer Vater aber gar nicht so. Okay, weil deine Eltern zwei homosexuelle Männer sind. Jetzt sind die zwei aus Modern Family, falls du die Serie kennst. Ja. Ja, also das sind meine Väter tatsächlich. Wen magst du lieber, den dicken oder den gut aussehenden? Den gut aussehenden. Ja. Den mit dem, also A hat er einen Bart und B tut er sich selbst den Gefallen und ist nicht hysterisch. Also, welcher von denen hatte ich gestillt? Der dickere. Aber der hat halt so Brustaufsätze noch gehabt. Ah, ja. Hat er nicht selber genug Brüste? Doch, aber da ist ja keine Milch drin beim Mann. Ah, ja. Ich dachte, es geht nur um die Größe der Brüste. Nee, ich glaube, es geht auch um den Inhalt. Oder meinst du, stillen ist Selbstzweck? Je größer Brüste sind, desto mehr Milch ist drin. So, meinst du, Männerbrüste könnten auch Milch enthalten? Ja, ich dachte, alle Brüste enthalten Milch. Wofür sollte ich sonst Nippel haben? Das könnte ich dir jetzt sogar biologisch erklären, weil ich das schon mal gelesen habe. Bist du wirklich dran interessiert oder weißt du? Ich weiß es auch. Ah. Wenn ihr es nicht wisst, Pech, ihr Penner. Du bist heute hast du keinen Serviceanspruch. Nee. Gut, dann erzähle ich dir auch nicht warum. Aber das Ich weiß es auch, ja. Wirklich. Und dein Trademark-Sound ist wieder da. Tisch sauber machen. Es ist staubig. Ich war eine Woche nicht hier. Und dann ist so ein Staubfilm. Ja, das ist verrückt, dass auch in der Badewanne Staubfilm entstehen kann. Ja, sonst ist hier nie irgendwelcher Staub. Aber da lässt man Wasser ein und dann... Sonst ist hier ja immer picobello staubfrei. Das stimmt, das stimmt. Ich muss wirklich auch sagen, das ist der bestgeputzte Bad, in dem ich bade und Podcasts aufnehme. Danke, danke. Das bedeutet mir viel. Und ich habe ja noch einen zweiten Podcast jetzt. Das Schaum... Ja. Bad 2. Das Staubbad. Das Staubbad. Ach, jetzt wird schon nachgestellt. Ich habe das erste noch gar nicht leer. Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde und wir haben beide schon... Ja, das ist aber ein Schluss. Das ist ja ein halbes Bier im Prinzip. Mhm. Ich habe mir noch ein schönes, da habe ich extra ein Foto von gemacht, wo wir bei Das Schaumbad sind, mal bei Instagram geguckt, ob da irgendwie wir mal irgendwie... verlinkt wurden mit Hashtags oder sonstiges. Ach du Scheiße. Nichts mit unserem Kontext. Das Einzige, was ich noch bei Schaumbad gefunden habe, war, das Schaumbad hatte ich vor der Entbindung. Und das ist ein Kneipp-Zauberhexe-Schaumbad. Also so ein Badezusatz. Ach so, okay. Und der Hashtag ist tatsächlich, das Schaumbad hatte ich vor der Entbindung. Geil. Aber das zeigt auch, was für so ein Format dieses blöde Instagram ist, oder? Ja, also bevor wir das Schaumbad gegründet haben, auch wenn man Schaumbad gegoogelt hat, war der erste Treffer irgendwie Hitler, Schaumbad, Adolf Hitler. Echt? Ja. Also haben wir zur Entnazifizierung des Internets beigetragen, obwohl wir selbst häufig, ja. Jetzt hast du ihn ja wieder erwähnt, Hitler erwähnen, aber wir haben trotzdem... das Internet entnazifiziert. Also wir haben Hitler von den ersten drei Google-Hits, glaube ich, runtergenommen, weil wir da jetzt sind. Das ist doch schön. Ja. Aber also was ich faszinierend fand, ist halt, warum hat man das Bedürfnis, ein Foto von einem Schaumbad, also so einen Badezusatz zu posten und dann den Hashtag das Schaumbad hatte ich vor der Entbindung. Ach, das hat man ist denn, ein Wort. Ja, ja, Schaumbad. Ja. Und, aber auch überhaupt vor der Entbindung so. Ja, badet man da nicht immer? Weiß ich nicht, aber hast du schon mal entbunden? Aber ich finde das einfach eine Information, wer interessiert sich dafür? Also, ja, gut. Das ist Instagram. Das ist eine Frage, die man im Internet immer stellen kann. Ja, ist mir schon bewusst, aber trotzdem. So, trotzdem too much information, oder? Ja, aber ich glaube, das ist auch einer der größten Märkte im Internet, sind nicht nur jugendliche Lifestyle, was weiß ich, sondern werdende Mütter und alles, was damit zusammenhängt, Erziehung, der ganze Firlefanz. Ja, sieht man viel. Also das sind die YouTube-Kanäle, die boomen. Ja. Und Rentner. Rentner? Rentner ist das nächste Ding. Und Deko. Deko ist auch ein ganz großer Markt. Deko, ja. Geht ja. Deko selber. Aber das geht dann wieder um Lifestyle. Ja, ist Lifestyle, aber. Und Mutter ein bisschen. So, ja, aber auch nicht nur Mütter basteln. Basteln ist basteln. Na, hauptsächlich Mütter basteln. Klar, aber es gibt auch so kleine Bastelopas zum Beispiel. Nee, nur Mütter. Nur Mütter, okay. Mir fällt jetzt auch keiner ein. Was haben wir denn für ein Problem mit Müttern heute eigentlich? Wir haben gar kein Problem mit Müttern. Du erzählst nur von deinen Vätern. Ja, gut, das ist ja... Mit keinem Wort hast du deine arme Mutter erwähnt. Das, weil ich das vietnamesische Kind aus Modern Family bin. Ach, du bist das vietnamesische Kind aus Modern Family? Ja. Weißt du, An Yong? Nee, das ist Arrested Development. Ah, okay. Und An Yong heißt Hallo. Hallo. An Yong. Hallo. Prost. Prost. Noch ein Schuss, danach können wir zum echten Bier übergehen. Ja. Mm. Ja. Mm. Oh, ich freue mich schon aufs echte Bier. Also es schmeckt gut, verstehe mich nicht falsch, aber... Du hast auch so ein bisschen sorgenvoll geguckt, als ich noch ein zweites machen wollte, jetzt verstehe ich auch nicht. Das so, ich kenne den Blick mittlerweile jetzt ganz gut, nachdem du mir mal erzählt hast, dass ich dich deinen Namen mit I hinten aussprechen soll. Weil da hast du auch immer so geguckt und ich dachte auch, da freut er sich. Und jetzt erst, seit heute, also seit der letzten Folge weiß ich erst, dass der Blick, wenn dir was nicht gefällt... Ah, okay, ich kenne den gar nicht. Weil, woher denn auch? Ich sehe mich ja nie. Außer im Spiegel. Ja. Und wenn ich da reingucke, dann sehe ich nichts, was mir nicht gefällt. Das stimmt, ja. Außer ich habe nichts an. Nackte Männer sind nie. Genau, weil es voll schwul ist. Auch. Und nackte Männer von der Ästhetik her auch einfach nichts hermachen. Das muss man wirklich sagen. Ja, ich gucke da nie hin. Das wäre mir zu schwul. Ja. Wie Zähne putzen. Auch schwul. Stimmt. Zähneputzen ist das Allerschwulste. Ja. Banane essen. Schwul. Mega schwul. Ja, ein großer Schriftsteller hat mal gesagt, für Bananen bin ich zu homophob. Stimmt, ja. Wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht. War ein guter Typ. Hatte wahrscheinlich einen Nachnamen, der auch zeitgleich sein Geburtsort war oder so. Wahrscheinlich. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Dietrich Genscher. Genscher. Aus Genscher. Am Rhein. Genscher Westfalen-Lippe. Hat Genscher Bücher geschrieben? Genscher? Ich vermute mal, der hat eine Autobiografie schreiben lassen. Jeder Politiker. Ist der schon tot eigentlich? Ist doch auch 100 schon, mindestens. Ich glaube, Genscher ist gestorben. Man verwechselt den immer mit Norbert Blüm. Nee, den verwechselt man nicht mit Norbert Blüm. Mit Theo Weigel. Genau, mit dem. Also dem verwechsel ich dich immer. Mit Theo Weigel? Ja, weil du so buschige Augenbrauen hast. Das ist eine Frechheit. Mir wird nämlich immer schlecht, wenn ich Theo Weigel sehe. Da kommt schon. Oh Gott. Boah. Oh, jetzt wird mir auch schlecht. Ja. Aber hast du mal, ich habe letztens nämlich noch mal Theo Weigel in einem Interview gesehen, tatsächlich. Hat er noch schwarze Augenbrauen? Nee, oder die haben noch, das sind so schwarze Stahlseile drin, zwischen so grau, weiß und die wuchern halt mittlerweile bis, ich glaube, die gehen über den Kopf hinaus. Und das ist wirklich, also das sieht wirklich so unästhetisch aus, dass du dich wirklich davor ekelst. Es sind nur Haare, aber die, und vor allen Dingen auch die Frage, es gibt doch, also Langhaarschneider, da kann man doch mal drüber gehen und wenigstens die obersten 3 Zentimeter abstutzen, wenn nur noch 2 über sind oder so. Also ich verstehe. Sein Trademark. Ja gut, aber auch die Augenbrauen sind tatsächlich größer als ein Schnauzbart. Ja, aber jeder braucht sein Trademark. Ich weiß, da der Hörer von uns ist. Theo Weigel. Ja. Also, schreib doch einfach mal in die Kommis bei Facebook, warum du die Augenbrauen so hast, Theo. Wir sind auch per Du. Aber das ist echt wie ein Schnauzbart sein. Ich gucke gerade deinen Schnauzbart an und stell mir vor, das wäre über deinen Augen. Schlimm, und das wäre ungefähr Theo Weigel. Ja. Ja, schlimm. Naja, es gab nur einen erotischen Politiker. 2. Adolf Hitler. Deswegen habe ich 2 gesagt, weil ich wusste, dass du das sagst. Und natürlich unser Man-Crush. Helmut Schmidt. Oh ja. Der junge Helmut Schmidt. Ein lecker Bürchen. Lecker Bissen. Wie er die Sturmflut in Hamburg gemanagt hat. Selbst, also er war ja der Damm auch. Er hat sogar Loki als Dammelement verbaut sogar noch. Wie er die gemanagt hat. Ja. Genau wie Schröder halt. 2001. Ach, nee, da hat er ja noch gewonnen. 98 muss das sein, ja. Nee, der hat ja dann nochmal die Wahl gewonnen. Ja, genau. 98, 2000. Nee, 98 wurde das erste Mal gewählt. Ah ja, dann 4 Jahre. 2002. In frühen 2000er Jahren. Ja. Dann 3 Jahre noch, weil dann war ja diese Misstrauensfrage, nochmal Bundestagswahl. Ja, er war 7 Jahre Kanzler ungefähr. Ja, und dann hat er ja gedacht, er hätte gewonnen in der Elefantenrunde. Und hat die ganze Zeit Merkel noch dumm angemacht, weil er ja der Kanzler ist. Und dann war er aber doch kein Kanzler. Das war geil. Das war echt ein großartiger Fernsehauftritt. Auch so Kinski-esk. Und ich kann mir auch genau vorstellen, wie es gelaufen ist. Der hat halt auf der Wahlparty, als es wirklich noch gut aussah mit den Zahlen, hat er halt angefangen, Pilzchen zu trinken. Weißt du so? Und war dann in dieser Bier-Euphorie, die man ja dann nun mal entwickelt. Und dann so, ja geil, hat alles geklappt. Und hat sich halt einfach da reingesetzt und hat sich dann halt gewundert, warum alle Leute ihn auf einmal als Verlierer sehen. Weißt was du, habt ihr denn? Diesen Bierdusel irgendwie so, oh, ich hätte vorher noch ein Brötchen essen sollen und dann so. Ja. Ja, so war das damals. Und gut, dass wir das heute nicht mehr haben, das Problem. Jetzt haben wir einfach immer 16 Jahre einen wechselnden. Ja. Alle 16 Jahre haben wir eine neue weibliche Bundeskanzlerin von der CDU. Ja, jetzt kommt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehr gut. Ich finde die Abkürzung auch wirklich schrecklich. Ja, respektlos. Ja, das ist mir noch egal, sie kommt aus dem Saarland, aber Annegret Kramp-Karrenbauer kam auch. Das ist jetzt sogar rassistisch. Wieso? Oder, ja, wenn du jemand aufgrund der Herkunft für weniger gut hältst. Würde ich niemals tun, würde ich niemals tun. Nein. Außer scheiß Saarland halt. Fickt euch, ihr Wichser aus dem Saarland. Du bist heute auch ganz schön frech. Ja, ich muss mich mal ein bisschen beruhigen. Ja. Ach, ich sehe gerade, da liegt Safran Föhrs Buch Hier bin ich. Was das stinklangweiligste Buch überhaupt. Ja. Also die ersten 100 Seiten waren kacke. Ja, alles ist erleuchtet, ist hervorragend, aber das ist wirklich schlimm. Ich habe ein Buch gelesen über Weihnachten. Das hieß Junger Mann. Mhm. Und das war's schon. Okay. Die Story. Nee, es war ein bisschen unangenehm. Ich habe vorher mich mit meiner Tante unterhalten. Ich hasse es, wenn ich junger Mann genannt werde. Oh ja, stimmt. Ja. Wirst du noch junger Mann genannt? Nee, man wird nur junger Mann genannt von Rentnerinnen, die aber danach tatsächlich mit irgendeinem Vorwurf kommen. Also junger Mann, warum haben sie den Einkaufswagen jetzt vor den Möhrchen stehen? Ich wollte Suppe machen und brauche noch Möhren. Also dir passiert das im Supermarkt. Ja. Das sind so Situationen, wo du noch junger Mann genannt wirst. Oder du stehst verträumt irgendwo im Weg rum. Genau. Und von hinten kommt so eine... Okay, also man wird auch noch in deinem Alter junger Mann genannt. Ja, auch mit 55. Du bist ja 20 Jahre älter als ich. Ja, ja, auch mit 55. Okay, ja. Okay, gut. Dann ist es... Ich dachte, weil ich so jung aussehe, kommt das... Das ist tatsächlich so ein Rentner-Ding, aber danach kommt immer... Ein Vorwurf. Mich also, nennen auch Jüngere teilweise junger Mann. Leute, die jünger sind als ich. So 13-Jährige. Nee, so mit 20er. Alle nennen mich junger Mann. Ich mag das nicht. Und jetzt habe ich ein Buch zu Weihnachten gekriegt, das hieß Junger Mann. War denn schön? Von Wolf Haas. Ja, es war witzig, weil erstens, weil es witzig war und zweitens, weil es aus Österreich kommt. Und ja, die benutzen einfach andere Wörter. Stimmt, ja. Dauernd. Also es ist viel mehr, als man denkt. Ja, ja, doch. Ist mir bewusst. Weißt du, was ein Pickerl ist? Ja, die Vignette für das Auto. Ah, okay. Damit du die Autobahn fahren kannst. Oder das pickige Zeug esse ich nicht. Das was? Das pickige Zeug kann man nicht essen. Das ist dann zu kleinteilig. Nee, klebrig. Klebrig. Oder Picken ist kleben. Ja. Verrückt, oder? Aber Pickerl zum Beispiel... Darfst du niemals sagen, wenn du die Schweiz-Vignette in der Schweiz kaufen willst. Weil ich bin nämlich auch mal in eine Schweizer Autobahn-Dings dann reingegangen, direkt nach der Grenze und habe gesagt, ich bräuchte einen Pickerl. Und dann wurde ich nämlich von dem Schweizer sofort, das sagen die Österreicher und so, und war halt sofort Trick. So. Mögen die Schweizer die Österreicher weniger als die Deutschen? Ich war ein Deutscher, der auf Österreichisch ihre Autobahn-Vignette haben wollte. Ja, hast du dann nicht wahrscheinlich Nietili. Hast du dann nicht gesagt, bin ich hier nicht in sowas wie Österreich? Ihr seid doch dieses kleinere, unbedeutendere Alpenland, oder? Schweiz, Österreich, wie die Länder so heißen. Ja. Liechtenstein. Ist Schweiz, ist Kanada von Österreich? Nee, die Schweizer sind dafür. Also die Schweiz hat ja eine gewisse Arroganz. Das kann man ja, das darf man unterstellen. Das ist auch so ein gewisser Stereotyp, den man unterstellen darf. Und das passt einfach nicht zu Kanada. Ich glaube, Liechtenstein ist das Kanada der Schweiz. Aber Liechtenstein ist ja noch, stelle ich mir noch arroganter vor. Noch gehoben, schnöseliger, reicher vor allem als die Schweiz. Ja. Die 20.000 Leute, die da wohnen, sind wahrscheinlich alle stinkreich. Ich bin, glaube ich, nur mal durchgefahren. Gibt's da, ja, ich auch. Gibt es da Landwirte? Ich glaube, Liechtenstein hat zwei Landwirte. Ja. Ja. Bauer Friedhelm und das ist aber der arme Bauer. Nee, und dann gibt es noch den Landwirt Urs. Urs. Landwirt Urs hat große Ländereien und er hat Bauer Friedhelm auch schon fast leer gekauft. Ja. Ja. Ja, diese verrückten Leute. Diese verrückten Leute. Diese verrückten Leute. Gehst du auf das Phil Collins Konzert? Ja, natürlich nicht. Gut, ich auch nicht. Ich finde es gut, die Tour heißt Still Not Dead Yet Tour. Was? Das ist mal, ist das selbstironisch oder? Wahrscheinlich, ja. Aber Phil Collins und Genesis und so hat mich auch nur, also wenn man am positivsten ausdrücken will, gelangweilt. Aber dieses I can't dance war ja auch damals schon nervig. Ja, keine Ahnung. Ich fand nur dieses Plakat witzig mit dem Tournamen. Ja, deshalb dachte ich. Aber ich habe überhaupt keine Verbindung zu Phil Collins. Da gibt es nur diese gute South Park-Folge, wo alle auf Ritalin, allen wird Ritalin verschrieben und dann werden sie alle zu Phil Collins-Fans. Der passt irgendwie zur Musik von Phil Collins. Ja. Ich glaube, das dachten sich die South Park-Macher auch. Ja, ab und zu haben sie ja so eine kleine Prise Humor in dieser ernsthaften Serie. Ja, manchmal. Ja. Ja. Sehr schön. Obwohl es mir manchmal zu sehr unter die Gürtellinie geht. Ja, mit meinem Humor, ja. Nee, vor allen Dingen Publikum beschimpfen. Würde ich niemals tun. Geht überhaupt nicht. Ich wäre in keinem Format Gast oder auch Mitmacher, wo der Publikum beschimpft wird, zu viel über Hitler geredet wird. Zu viel Schweinkram, Pimmelhumor. Pimmelhumor. Pipi-Kacker. Pipi-Kacker-Humor. Und mein Mitstreiter Werbung für Waffenkonzerne machen würde. Ja, alle vier Sachen würde ich strikt ablehnen, ja. Nee. Aber wer dachte das neulich, dass wir wirklich viel Geld damit verdienen? Tun wir ja auch. Der hat die Ironie schon verstanden. Ah, okay. Vielleicht hört er uns ja sogar auch in der neuen Folge, ja. Hallo Zoll von Helen Beck. Hi. Er hat bemerkt, dass du sehr viel Heckler und Koch Werbung machst. Ich liebe Heckler und Koch. Ja. Ich habe übrigens meine Waffe wieder. Verstanden, da bin ich mir sehr sicher. Du hast deine Waffe wieder. Ja, sehr gut, geil. Die Polizei kam vorbei. Bringt wieder eine neue, kleine, unangenehme Note auch hier rein, wenn du die wieder auf deiner Seite des Tisches liegend, der Wanne schwimmen lässt auf dieser Plastik, auf diesem Plastik-Flamingo-Insel. Jeder weiß, dass Waffen oben schwimmen. Weil da so viel Luft drin ist. Ja. Im Lauf. Oder ja, was? Genau. Nein, du hast ja so eine kleine Plastik-Flamingo-Insel, so eine Palme mit drei Aufblas-Flamingos und da schwimmt immer die Waffe vor deiner Plauze rum. Und immer, wenn ich was Falsches sage, immer dieser Blick auf die Waffe so. Ja, ich muss nur runterschielen und dann hörst du schon auch zu reden. Ja. Wenn du mich Peti nennst, schiele ich rüber auf meine Waffe. Peti. Das ist eigentlich ganz gut. Ich finde das wirklich eine gute Idee. Was? Wenn wir die jetzt so schön, ja. Aber jetzt könnte ich runterschielen. Jetzt könnte ich auch einfach hingreifen. Ne? Aber du weißt ja, ich Pazifist bin, deswegen. Du weißt gar nicht, wie man sowas bedient. Ja, ich glaube, der kleine Hebel ist dafür, da Wasser rauszuspritzen. Genau. Ich frage mich wirklich, ich habe sehr viele Waffen benutzt in Videospielen. Mhm. Alle möglichen. Ja. Glaubst du, ich würde das hinkriegen, jetzt ein Sturmgewehr zu bedienen? Ich hatte noch nie eins in der Hand. Nee, wahrscheinlich würde dich der Rückstoß... Ja, aber also würde ich es nachladen können, durchladen. Können. Durch 100 Milliarden Mal nachladen in meinem Fernsehapparat. Mein Problem ist ja, ich bin ja kein Videospiel und Baller. Mein letztes Ballerspiel, was ich gespielt habe, war Doom. Auf ja, da gab es noch nicht so gute. 486er. Da gab es noch nicht so gute. Das war schon ein neuerer PC, aber ja, also von daher kann ich dir nicht sagen, wie realistisch das Bild ist, das dir da vermittelt wird. Ja, bei modernen Spielen ja auch noch ein Sturmgewehr abgefeuert habe. Bei modernen Spielen ist das ja sehr realistisch, denke ich mal, die Animationen. Ob ich das hinkriegen würde? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ja, hättest du viel Zeit oder hättest du Zeitdruck? Der Russe steht schon vor der Tür. Weil er Essen liefert oder wie? Ja, nee, weil ich mich verabredet habe mit ihm und er holt mich ab und ein Freund von mir. Und wir gehen ein Bier trinken. Aber du willst doch schnell die Waffe nachladen. Ich will doch schnell die Waffe nachladen. Du hast keine Todesangst, aber du hast Zeitdruck, weil... Genau. Ach, wegen Todesangst meinst du Zeitdruck? Ja. Nee, das nicht. Okay. Dann glaube ich, du würdest das hinbekommen, weil du flinke, kleine, aber auch sehr geschickte, starke Finger hast. Aber uns ist ja schon mal aufgefallen, dass wir die gleichen Finger haben eigentlich. Ja, also du kennst ja meine Hände. Wir könnten unsere Hände abschlagen, irgendwo hinlegen und keiner würde sagen, ah, das ist von Peter... Oder das ist von Jean-Paul. Glaubst du, wir haben auch die gleichen Fingerabdrücke? Wahrscheinlich, weil wir den Podcast auch schon so lange machen, gleichen sich unsere Fingerabdrücke. Ja, wie bei guten Freundinnen, wo der Zyklus sich angleicht. Nennen wir Zyklus. Periode. Ab und zu. Nee, Zyklus. Da gibt es doch noch ein besseres Wort. Menstruation. Oh. Zyklus. Der Mensch heißt Menstruation. Oder? Ich habe gerade wieder getrunken. So, mein Schuss ist leer. Meiner fast. Aber mein Glas ist auch größer. Ja, kann man gut trinken, oder? Ja. Das Glas, aus dem ich trinke, habe ich geklaut in Südafrika. Ah, puh. Das ist jetzt ein Kneipenverbot hier, die ganzen Kneipen aus Stuttgart. Ich klaue den armen Leuten in Südafrika ihre Gläser. Ja, hast du einen weißen Wirt geklaut oder einen schwarzen Wirt? Schwarzen gehört da nichts. Ja, also hast du eigentlich aktiv gegen die Apartheid, also die... Ach, man sieht ja keine Ausrufezeichen, nee, Gänsefüßchen. Gänsefüßchen. Aber die überwundene Apartheid hast du damit bekämpft, indem du so einen niederländischen Fander, Afrikaans-Fander, so ein Glas geklaut hast. Ja, er denkt wahrscheinlich, ein Schwarzer war's. Und der hat jetzt keinen Job mehr, ja. Ja, genau, und hat seine Mitarbeiter alle entlassen. Alle entlassen, aber nur die Schwarzen wahrscheinlich. Genau, und hat sich halt neue geholt, da gibt's ja genug. Ja, Südafrika. Da habe ich sofort wieder einen Ohrwurm. Toto. Herr Peter war in Südafrika. Der war gut. Das war ein super Lied. War ein Hit. Kam auch gut an. Du. Ja. Also am Ende des Jahres kommen ja, und ich schaue die alle gar nicht, aber ich habe schon im Fernseher immer so viele Jahresrückblicke zurück. Umgeschaltet. Ja. Ich habe Podcasts gesehen, die das Jahr reflektiert haben. Die wichtigsten Sachen, bla bla bla. Wollen wir auch mal einen Jahresrückblick machen? Wir sind ja zwischen den Jahren. Toll, dass du es fragst, weil ich wollte dich auch schon fragen. Okay, cool. Dann machen wir doch, ich habe nämlich zufälligerweise auch einen Abbinder dafür vorbereitet. Heinz Strunk ist mit seiner Querflöte einbeinig, währenddem ich dort aufnehmen wollte, in mein Wohnzimmer gehüpft. Cool. Und hat uns tatsächlich also ein paar Flöten-Tunes eingespielt. Hat er was eingespielt? Für den Jahresrückblick. Ja, astral. Dann sollen wir es mal abfeuern. Feuern wir mal ab, oder? Bada bing bung. Menschen. Bilder. Emotionen. Das Jahr 2018, jetzt im Schaumbad. Schöner Abbinder, oder? Was ist denn 2018 passiert? Ja, nicht viel, oder? Ich fand schon viel. Ja, doch, ein bisschen, ja. Cool. Ja, 2018 reflektiert. Das war das. Wow. Also ich glaube, wir haben den Rekord für den kürzesten Jahresrückblick auf jeden Fall. Ja. Zwischen den Jahren muss man auch mal in sich gehen, melancholisch werden. Schon wieder ein Bier aufgemacht jetzt. Ein Craft Beer Fat Reno. 2018, guck mal. Schmeckt aber lecker. Steht drauf. Das Mensch. Ist Lidl Craft Beer für 45 Cent die Dose. Da kann man nichts gegen sagen. Aber das schmeckt gut. Ist von Eichborn sogar. Das ist ja eine bekannte Brauerei. Ja, aus Mannheim. Bisschen wenig Kohlensäure. Ja, wer braucht Kohlensäure? Mannheim! Ist sogar ein regionales Craftbier, siehst du mal. Sollen wir jetzt noch den Jahresausblick 2019 machen? Du, da hätte ich mehr Spaß dran. Eine Sache ist ja, wir hatten ja diese Rubrik, wer ist gestorben, wer stirbt. Ich weiß gar nicht mehr, was dein Tipp war. Ich weiß meinen noch. Theo Weigel. Nee, dein Tipp war nicht Theo Weigel. Oder? Ich sage jetzt Theo Weigel. Ach so, für 2019, ja. Ich habe ja auf Thomas Gottschalk getippt. Ah. Und man muss ja sagen, wäre er in Malibu in seiner Villa gewesen? Huiuiui. Habe ich nicht Helmut Kohl gesagt? Aber der ist vorletztes Jahr gestorben, oder? Ja. Nee. Aber ich habe Kohls Tod lange vorausgesagt. Den hast du lange vorausgesagt. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, 2017, in der ersten Folge des Podcasts. Nee, wir haben 2016 angefangen. Ja, und da habe ich Helmut Kohl. Da hast du gesagt, Helmut Kohl wird sterben. Auf jeden Fall vor Helmut Schmidt. Nee, stimmt auch nicht. Ja, ich glaube, ich setz ich nochmal auf Thomas Gottschalk. Ich würde ihm gar nicht wünschen, dem Tommy, aber. Nein, das hat er nicht. Du, ich bleib aber im gleichen Segment. Gesund. Ich nehme die andere Supernase. Mike Krüger. Mike Krüger. Nicht Mike Krüger. Nein. Fies, aber doch, man muss auch manchmal mutige Vorhersagen machen. Ich wünsche jetzt Mike Krüger nicht und ich werde mich auch nicht freuen. Du kannst doch keine geilen Leute sterben lassen. Ja, das passiert manchmal. Menschen sterben, Peter. Menschen sterben. Wie will ich sagen, dieses Jahr stirbt Nelson Mandela. Ja, aber der ist auch schon längst tot. Psst. Ach so, der. Psst. Nelson Mandela ist tot. Psst. Nee, worauf Theo Weigelhass ist dein Guess? Ja, der ist mir jetzt eingefallen, ja, weil er wahrscheinlich uralt ist und weil wir vorhin über ihn geredet haben. Aber ja, ach, gegen Theo Weigel kann man nichts sagen. Das ist ein sauberer CSU-Mann, so wie alle CSU-Männer. Die sind alle sauber. Ist Weigel CSU? Ich glaube, der ist CSU, ja. Ich glaube, der solche Augenbrauen kann man auch nur ungestraft in Bayern tragen, um nochmal den Bundesland-Stereotyp auszupacken. Jo. Bundesländer sind scheiße. Was könnte man denn noch für Vorhersagen treffen? Ich mache ein Startup auf. Okay, cool. Wie würdest du kommen? Also ich pitch dir das jetzt mal. Okay, geil. Aber dann erinnerst du dich an meine ICE-Beobachtung, du musst hart vorpitchen, weil dann mag ich dich auch. Ich pitch hart rein. Das sind harte Hunde, aber die pitchen auch ordentlich. So, ich habe hier, Kalle, ziehst du mal die Leinwand runter? Ich muss den Dia-Projektor hin. Ein Dia-Projektor? Du hast ja tatsächlich noch einen Dia-Projektor. Wie pitcht ihr denn in Stuttgart Nord? Beama heißt das Gerät. Steht auf jeden Fall drauf. Beama. BMW. Beama. Aha. Oder Beatma. Beatma, glaube ich. Beatma. Ja. Also. Erstes Dia. Klick. Oft denkt man sich, heute bin ich nicht so gut drauf. Ich habe zu viel Energie. Irgendwo muss ich hin mit meinem Wut, der Wut nämlich, ja, also richtig männliche Wut, ja, ist ja nicht die Wut, sondern der Wut. Wo ich muss ich hin mit dem Wut sozusagen? Ich muss den Dampf ablassen, der Dampf, auch schon wieder männlich. Ja. Wo kann man hingehen und sehr männlich, was ist das Männlichste auf der Welt? Holzfällen. Ja, Volltreffer. Ja, Holzhacken. Holzhacken ist, obwohl. Ich mache eine kleine Stube auf, mal Holz hacken kann. Die Hackerstube. Ja, Name müssen wir noch, mache ich noch einen extra Termin. Ja. Den pitche ich dir dann auch. Arbeitstitel Holz hacken. Ja, so in der Art. Und da kann man dann, wenn man sein Holz gehackt haben will, kann man sein Holz herbringen. Und wenn man Holz hacken will, kann man herkommen und Holz hacken. Ich glaube, also alle gewinnen. Ja. Und im urbanen Raum kann man wenig hacken, muss man. Da kann ganz man genau, viel hacken, aber wenig hacken. Ich hatte so einen Tag, wo ich dachte, jetzt eine Runde Holz hacken. Würde mich wieder besinnlich stimmen. Aber das wäre doch eigentlich auch dein Ding, auch so, wenn er dich besinnlich stimmen würde. Falls er mit der Stube, die ich eine super Idee finde, ich würde gar nicht auch so männlich machen, weil ich glaube, auch viele Frauen haben Bock am Hacken. Nein, für Weiber ist bei uns kein Platz. Ich glaube, dann kriegst du ein Problem. Dann musst du noch die weibliche Hackstube machen, auf jeden Fall. Ja, die mache ich dann ein paar Jahre später. Okay. Wenn alle Frauen. Ah, ich glaube, du wirst kontrovers diskutiert werden. Das vermittelt wieder ein Bild von dir. Peter, lass doch die Frauen da rein. Ja, das kann man mal gucken. Ich dachte mir erst den Markt verknappen. Ach so, okay. Und dann in 2 Jahren die Weiberhackstube aufmachen. Hackstube, finde ich eigentlich ganz gut. Hackstube ist gut. Hackstube, ja. Und natürlich die Nebenkopplung, die Weiberhackstube. Weiberhackstube. Die kommt bestimmt genau, super. Erst an, den Markt verknappen und dann in 2 Jahren die Weiberhackstube aufmachen. Und dann stehen sie vor der Tür. Also wie immer eigentlich. Bei genau, mir. Ja, weil sie werden dir das auch nicht übel nehmen. Nein. Nein, da bin ich mir sicher. Ach komm. Du als Alternative, du wohnst ja hier im schönen Stuttgarter Westen. Hier gibt es ja sehr viele Innenhöfe. Mhm. Vielleicht wäre das ja auch so ein Ding von dir, dass du das einfach mal auch bei eBay Kleinanzeigen reinstellst. Ich hacke alles klein und machst dir da so einen schönen Stumpen, sagt man in der Eifel, also so einen Holzblock, wo drauf man hackt. Ein Hack. Und kaufst dir eine schöne Axt im. Wie heißt denn das? Hackbock? Nee. Ein Stumpen. Einen schönen Hackstumpen. Wie heißt denn das auf Hochdeutsch? Hack. Holz. Pflock. Holzflock. Holz. egal. Also ein Hackstumpen. Hackstumpen, ja. Stellst du dir dann schön in so einen Innenhof und machst dann bei Kleinanzeigen, hacke alles klein, kaufst dir im Baumarkt einfach eine schöne Axt. Ich will ja nicht hacken, ich will ja die Axt vermieten. Aber du hattest so Bock Stumpen. Zu hacken an diesem Tag. Ja, ja, ich natürlich habe ich auch ein bisschen Passion für mein Geschäftsmodell. Weil so könntest du dir erstmal ein Startkapital hinhacken. Aha, so meinst du. Also erhacktes Kapital sozusagen. Aber hier heizt kein Schwein mit Holz in diesem Viertel, oder? Ja, aber vielleicht haben die Leute irgendwas zum Hacken. Aha. Heizen tut man, glaube ich, eh, wenn man wirklich noch drauf angewiesen ist, mit Kohle. Deswegen, also diese Komfortkamine. Ja. Wie die Stadt Stuttgart sie auch nennt, werden ja mit Holz betrieben. Also du hast hier, glaube ich, genug gentrifizierte Leute, die sich tatsächlich noch in ihren Altbau einen großen Kamin reinbauen. Ja, so langsam kommt es. Ja, die hacken tatsächlich auch nicht gerne selbst. Die fahren in den Baumarkt und kaufen da gehacktes Holz. Aber wenn du dann noch so ein Crafthacker bist, weißt du so, Crafthacker. Ah, ich kenne da noch einen um die Ecke, der macht uns immer frisches Holz, weißt du? Du musst ja nur richtig verkaufen. Ja, ja, ja. Dann hast du dein Startkapital super schnell zusammen. Hacke Peter, kannst du dich nämlich. Irgendwas zwischen total grün und Hipster und Craft-Kram und du so. Du hast nicht behandeltes, aber auch nachhaltig angebautes Holz. Ich will Holz. Auch die schlechten Menschen haben, deren Geld will ich. Du deshalb kriegst alle. Mache ich das Marketing alle. Auch Richtung ehrlich gehackt. Arschloch, also ehrlich frauenfeindlich, gehackt. Ja. Rassistisch. Ja, und du kannst dich Hackepeter nennen. Hackepeter. Hackepeter. Oder Hackepeti. Jetzt fange ich selber schon an. Ja, aber du schießt auf die Waffe. Führt das zum Suizid dann, wenn du zu oft. Wenn ich mich selber Peti. Aber Hackepeter hackt alles klein. Echtes Holz für echte Männer. In der Hackstube. Also hackt alles klein, mhm. Inklusiv, aber dann echtes Holz für echte Männer. Auch eure Weiber. Und du hast da auch nur so Männerzeitschriften rumliegen, weißt du, diesen Titelkalender. Da liegt die Beef rum, weil echte Männer essen ja nur. Also die Beef, die beste Zeitschrift der Welt, die Beef liegt da rum. Dann eine Automotor Sport natürlich, nicht ein Kicker, das wäre zu niveauvoll, sondern die Sportbild natürlich. Also zwei Springerblätter, die Beef, dann die Zeitschrift von Joko Winterscheid für die Hipster. Ja, die DWJ. Nee, DJW. Was ist das? Joko Winterscheid Deutschland oder so heißt sie doch. JWD heißt sie. Warum auch immer Deutschland noch dahinter steht. Deutschland aber kommt auch immer gut an bei Hackepeter Deutschland. Leuten. Ja, ganz geil. Mach ich. Ja, aber würdest. Also so kacke finde ich die Idee gar nicht, weil ich wirklich neulich Holz hacken wollte. Ach so, ja. Und dachte, wo kann ich hier Holz hacken? Nirgends. Und ich glaube, vielen Leuten geht es so. Ja. Also es ist halt ein Sicherheitsaspekt, gell? Also das macht halt auch Bock. Ja. Schon mal Holz gehackt? Ich habe schon häufig Holz gehackt. Ja, siehst du? Und? Ich komme ja aus dem ländlichen Raum. Ja. Ich kommt auf die Menge des Holzes an. Des Holzes? Ja. Mit weichem S? Holzes. Holze. Ach, das Z ist ja ein S. Ja. Holzes. Holze. Kommt auf die Menge drauf an. Wenn du 5 Stunden am Hacken bist, ja, dann hast natürlich. Du keine Probleme. Natürlich, wenn du es beruflich machst. Du, auch Alkohol und Hacken würde ich jetzt... Also danach das Bier, ja. Aber du bräuchtest die Hackstube und dann die Pilzstube. Ah, scheiße, ich wollte auch asoziale Junggesellenabschiede Holz hacken lassen, die schon völlig besoffen sind. Da musst du sagen, ich hoffe, von euch ist noch keiner betrunken. Dann lügen die und dann ist es auf ihre Verantwortung. Ja, unterschreiben wir irgendeinen Scheiß vorher. Und Schnittschutzhosen brauchst du natürlich. Schnittschutzbuchs. Schnittschutzbuchs. Jupp. Ja. Cool. Ja, aber... Würdest du investieren? Ich würde erstmal gucken, wie hier dein Hackepeter im Hinterhof läuft. Ich brauche aber Geld. Ja. Und wenn ich merke, da ist ein Holzbedarf, also das ist auch für dich ein guter Testlauf, dann bin ich sofort mit dabei. Okay. Vielleicht als stiller Investor sozusagen. Ja, ja. Als der Gönner auch. So. Wie viel würdest du investieren? Ich würde dir auf jeden Fall den Stumpen besorgen. Und 15 Äxte. Ich brauche nur 2, 3 und dann halt einen Haufen Bargeld. Okay. Wie viel, also monetär, wie viel würdest du reinpumpen? Also den Stumpen auf jeden Fall. 15 Äxte kriegst du trotzdem, die verschleißen mich schnell. Okay. Und Schleifstein kriegst du von mir finanziert. Okay. Und ich gebe dir die adäquate Kohle dafür. Wenn du die anders investierst, ist das für mich auch okay. Sagen wir mal, eine gute Axt kostet 50 Euro. Eine gute, Axt, ja. Also sagen wir mal, wie viel habe ich gesagt? 15? 15 mal 50 ist 4.000. Machst du minus? 5.000. 15.000. 1.500. 15.000 plus ein guter Schleifstein kostet mindestens 3,5. Ja. Wir haben 20.000 mit dabei gekommen. Cool. Pi mal Daumen. 20.000. So ein Stumpen ist teuer. Okay. Das ist ja nicht nur ein Stück Holz. Da Alter, wenn wir das jetzt auf Band irgendwie hätten, dann könnte ich das dir irgendwann vorhalten. Ja. Wenn du dein Hacke-Peters Stube, reicht Hackstube von... So eine Aufnahme in unserem Hightech-Tonstudio für einen Notar oder für einen Anwalt, wenn du mir das Geld jetzt nicht gibst, für einen Richter, für wen auch immer, für einen Juristen, der sowas mit sich mit sowas befasst. Ich hoffe, dass es nicht für einen Juristen reicht, weil dann hätten wir schon sehr oft verklagt werden können. Auch. Aber wurden wir auch. Das ist halt die Frage, ob unser Podcast Satire ist. Wir würden beide sagen, nein, auf gar keinen Fall. Da ist alles ernst gemeint. Das ist Info, das Info, Info. Info, Invest und Inklusion. Also die drei I's. Ja, und dabei trotzdem gute Laune muss ja nicht gleich dann Satire sein. Nur weil wir zufällig weil wir uns freuen, gute Laune verbreiten. Info, Invest, Inklusion. Bei uns darf jeder mitmachen, außer Weiber. In der Hackstube. Die dürfen mit keinem Gold sein. Ja, du bist zwischen den Jahren bist du ein sehr toleranter Typ eigentlich. Außer gegen Weiber. Ja. Auf eine Gruppe schießt du dich ja eigentlich immer ein, aber mich anmachen wegen meinem Saarländer-Vorurteil. Ja, finde ich furchtbar. Es ist aber bewiesen, dass die mit Tieren schlafen. Also es gibt definitiv, also du musst ja nur, das ist ja diese schwarzer Schwan-Theorie, die Black Swan. Okay, wenn du einen Saarländer findest, der tatsächlich mit Tieren schläft, dann darf man das behaupten. Und da viel Landwirtschaft ist, gehe ich stark davon aus. Braucht man nicht zwei mindestens? Zwei Saarländer, dass man sagt, die Saarländer, sonst ist ja Singular. Oh ja. Also rein grammatikalisch meine ich. Grammatikalisch, ja. Sonst müsste ich der Saarländer. Ja. Und das wäre ja totaler Nazi-Sprech. Und man sagt, der ich könnte, der Russe. Ich könnte sagen, der Saarländer schläft mit Tieren. Ich dürfte aber nicht sagen, der Saarländer an sich schläft mit Tieren. Das ist der Unterschied. Wenn ein gibt, der das tut... Das, vielleicht meinte das Hitler auch so. Der Russe steht vor der Tür. Der meinte einfach nur einen Russen. Vielleicht war das auch sein Kumpel, den man wollte. Ey, Adi, komm raus. Geht los. Warte, ich will nur noch kurz mein Sturmgewehr durchladen. Mein Sturmgewehr durchladen. Ich bin unter Zeitdruck. Jetzt noch mal eine, wo wir nochmal bei Hitler sind, auch nochmal... wusstest du auch, dass er mit knapp über 30 auf ein 14-jähriges Mädel am Obersalzbergsteig ging, als er noch nicht so durchgestartet war? Und dann war nicht Eva Braun, sondern eine andere. Seine Nichte. Lieschen oder... Nee, die Nichte fand er auch mal geil. Aber es gab auch noch so ein kleines Mädchen. Tatsächlich, die war gerade in der Pubertät. Mit der hat er sich immer heiße Briefchen geschrieben und das wurde mich dann auch sehr, sehr verdeckt. Heiße also, Briefchen? Heiße Briefchen, gibt's die Briefchen noch? Also wurden die entdeckt später? Guido Knopp hat die entdeckt für Hitlers Briefe. Oder vielleicht Hitlers minderjährige Geliebte. Aber er hatte nichts mit ihr, er war nur scharf auf sie. Also er ist ein bisschen steil abgefahren auf sie. Er hatte doch auch nichts mit Eva Braun, erzähl mir doch nichts. Nee, weil er auf Kids stand. Ja, also viel zu definitiv, alt. Ja. Deswegen hat er sich auch diesen modischen Schnäuzer, der ja damals wirklich hip war. Das so, also rein theoretisch ist das so, wie wenn Alexander Gauland heutzutage zum Beispiel immer eine Cabby auf hätte. So war bei Hitlers Schnauzbart. Im Kontext, weißt du, so eine, so. Und dann auch immer irgendwelche Wörter nutzt irgendwie. Also Alexander Gauland mit einer schräg aufgesetzten Kappe im Bundestag sitzt und dann immer so: Merkel, dein Weib, nervt und so und dann immer so, aber auch schlechte Jugendwörter von vor 10 Jahren irgendwie benutzt. Ey Merkel, du Lauch! Du Lauch, du Kartoffel bist, dich da mal vom Landtag weg, Du bist gar nicht fundig. Fundig, ja. Neulich habe ich wegen Wörter, die nicht mehr cool sind, ich habe gelernt, dass cool nicht mehr cool ist. Junger Mann! Das darf doch nicht dein Ernst sein. Hat mir echt jemand Jüngeres gesagt. Nee, cool darf man nicht mehr. Dann hat cool jetzt die Karriere genommen, die geil schon mal hatte, weil geil war auch ab und zu also absolut ein No-Go, noch vor 5-6 Jahren, ist dann aber wiedergekommen, zum Glück. Ja, ich finde, geil ist so ein stabiles Wort und cool dachte ich das auch. Ja. Aber es ist wohl nicht mehr cool, cool zu sagen. Aber das ist meine primäre Vokabel. Meine ist schon geil. Ja? Ja. Also meine ist cool. Und uncool. Wenn ich das nicht mehr benutzen darf. Uncool sage ich halt auch sehr gerne. Also um Sachen wirklich uncool zu finden. Und wenn man cool nicht mehr benutzen kann, ist uncool ja noch uncooler, weil der schon vom Grund auf uncool ist. Ja. Oder ist uncool damit wieder cool, weil cool uncool geworden ist? Unfug. Das kannst du mit Fug und Recht behaupten. Fug ist nämlich, das kann man doch benutzen. Fug. Fug. Stimmt. F-U-G. Ja. Fug. Fug you. Fug heißt nämlich Sinn. Ja. Macht Sinn. Wusste ich nicht. Bis neulich, bis ich nachgeguckt habe. Was heißt eigentlich Fug? Das kannst du auch mit Fug und Recht behaupten. Dass du da keinen Unfug getrieben hast, sondern mit Fug und Recht nachgeschaut hast, was Fug überhaupt bedeutet. Nämlich mit Sinn und Recht hast du... Du wusstest das. Mit Fug. Dass Fug Sinn heißt. Ja, ich wusste dabei eher aus dem Schließen raus, dass Unfug halt tatsächlich nicht Sinn übersetzt heißt. Also das kannte ich. Also es macht keinen Sinn, ist Unfug. Damit muss Fug ja Sinn sein. Wobei kein Mensch, also außer bei Fug und Recht benutzt du Fug eigentlich nicht. Sollen wir Fug groß machen? Ja, ja, statt cool. Ey, sollen wir noch ein Bier trinken? Fug, Alter. Fug. Fug, du Kartoffel. Ja. Ja, ganz geil, nimm mal. Ja. Alles klar, neues Wort für Fug. 2019. Fug. Fug. F-U-G. F-U-G. Hat nichts mit Fuck oder so zu tun. Nee, Fug. Fug. Fug. Fug, sag mal auf Englisch. Fog. Fug. Damit ist Nebel gemeint. Nee, Fug. Ja, Nebel. Nicht Fog, sondern Fug. G. Das ist doch Unfug. Wo fahren wir hier gerade hin? Ja, das ist so eine zwischen den Jahren Folge. Unsere Hörerinnen sind wahrscheinlich genauso drauf. Obwohl, wieso, jetzt brauche ich... Hör den Scheiß doch erst im Juli, ihr Penner. Jetzt hast du schon wieder unsere... Also die Leute, weißt du, die sitzen jetzt deprimiert in der Bahn. Wahrscheinlich ist jetzt ein regnerischer Apriltag. Ja. Ja, oder schneit wahrscheinlich. Apriltag. Apriltag? Das ist der kleine Bruder vom Apriltag. Der hat sich aber entschieden, dass es regnet. Der Apriltag. Das macht gar keinen Fug, Mann. So Unfug, mich hier zu korrigieren. Fug yourself. Fog yourself. Fug. Auf welchem Platz in der Bahn sitzen die wohl? Die Leute, die jetzt zuhören? Mhm. Ich würde sagen Fensterplatz. Weil die Bahn ist noch relativ leer. Okay. Da rutschen wir zum Fenster. Weil in der leeren Bahn habe ich, es gibt einen perfekten Platz. In einem, also wenn du in eine leere Bahn steigst. Reden wir über eine U-Bahn? Eine U-Bahn, eine U-Bahn. Ja, also, okay. Oder eine Straßenbahn, also wo auch immer ihr wohnt. Bahn, wo es Vierer gibt. Ja. Genau, wo setzt man sich hin? Also kleiner Pro-Tipp von mir, weil meine Bahn ist immer relativ leer, wenn ich einsteige und füllt sich dann mit der Zeit. Du musst dich auf den attraktivsten Platz der Bahn setzen. Der da wäre? Außen am Gang in Fahrtrichtung. Außen am Gang in Fahrtrichtung, ja. Weil kein Schwein setzt sich dann neben dich ans Fenster. Ja. Und viele Leute sitzen ungern gegen die Fahrtrichtung. Ja. Und setzen sich deshalb nicht gegenüber. Also, und damit hast du nie einen Nebensitzer. Genau, die Chancen sind gut, dass sich sonst keiner mehr in deinen Vierer setzt. Vielleicht einer so schräg gegenüber ans Fenster. Das ist dann so also ein Draufgänger, der auch mal rückwärts fahren kann. So einer bin ich. Fährst du ich dann auch rückwärts? Immer, ich scheiß auf vorwärts oder rückwärts. Ich auch kann mit Fug behaupten, dass ich gerne auch gegen die Fahrtrichtung Zug fahre. Ja, ich auch. Aber wenn du dich da hinsetzen würdest, klar, dann... Genau, aber keine Oma setzt sich da hin, schon mal. Und die würde dich junger Mann nennen. Ja, und das hasse ich ja wie die Pest. Es wäre geil, wenn die dann kommen und sagen, junger Mann, setzen Sie sich mal gegen die Fahrtrichtung. Also die einzige Gefahr, die für dich besteht, ist, dass ein dämlicher Podcast-Kollege von dir in die Bahn einsteigt, dich sieht, wie du in Fahrtrichtung sitzt, sich auf deinen gegenüberliegenden Platz setzt, gegen die Fahrtrichtung und sagt, hey Pedi, in der Bahn. Das ist aber nur eine Person. Ja, da würde ich mich aber freuen. Auch trotz der Begrüßung und dem Blick auf die Heckler- und Kochwaffe. Kommt auf die Uhrzeit an. Nee, in der Bahn trifft man ja nicht gerne Menschen, die man kennt. Ja, weil man kann keinen Inside-Talk machen, weil alle zuhören. Und das ist aber ein Unterschied auch von Stuttgart zu anderen Städten. Es gibt Städte mit sehr ruhigen Bahnen, wie Stuttgart, wo die Bahn eigentlich wie eine Sauna ist. Nicht reden. Und es gibt Städte, da wird sehr viel in der Bahn geredet. Die wären? Naja, so die üblichen halt. Köln, Berlin. Oh, du holst aus dem Kühlschrank schnell ein Bier. Ja, ich habe jetzt einen Kühlschrank in meinem Zimmer. Geil. In meinem Bad. In deinem Bad, Badzimmer. Dankeschön. Ja, gerne. Oder willst du das? Das nehme ich mir gleich. Okay, das ist ja eh das Gleiche. Ja. Du, ich glaube, wir haben wieder eine Stunde voll gleich. Ja, hast du schon durch. Gebracht, ja. Wir können ja nochmal, zumindest nochmal ein Bierchen aufmachen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe noch Kevin-Lied singen aufgeschrieben und ich habe noch ein Lied rausgesucht, ein Weihnachtslied. Da können wir noch kurz reinhören. Oh ja. Damit können wir enden. Und du sagst mir mal, was du am Anfang von diesem Lied, was wir nebenher laufen lassen, was du in dem ersten Satz, den Freddy Quinn da singt, was du da verstehen würdest. Okay, sollen wir das jetzt machen? Machen wir jetzt so zum Ausklang. Okay. Weil den Rest können wir auch nochmal ein anderes Mal machen. So. Okay. Also dieses Lied singen, ja, das Schaumbad, ja, das Schaumbad, ja, das Schaumbad. Können wir ein anderes Mal machen. Genau. Also und nochmal so ein Rückblick. Aber sag, wir stoppen danach auch nochmal und du sagst mir, was du im erste Zeile des Liedes gehört hast. Alles klar, dann bin ich gespannt. Also ich sehe schon mal sehr gute Sachen. Das Intro dauert ein bisschen. Aber es ist schön. Für ja, den Schlager sehr schön. Geigen. Ich habe ein Schiff gesehen. Ich habe einen Tschüss gesehen. Ein Tschüss? Ich habe einen Schiss gesehen? Ja. Also, du verstehst tatsächlich Schiss, oder? Ja. Ich habe einen Schiss gesehen. Ja, sagt er doch auch. Er will Schiff sagen, aber. Ich habe ein Schiff gesehen. Schiss. Wenn man nochmal hinhört, man muss sich konzentrieren, dann hört man Schiff, aber eigentlich ist es Schiss. Ah. Und ich saß mit meinen Cousinen und Cousins nämlich zusammen und wir haben eine Schlager-Weihnachts-CD. Und habt euch kaputt gelacht. Und nee, es war tatsächlich so, dass dieses Lied lief und ich dachte so, ich hätte als einziger Schiss gehört, guckte alle anderen an und jeder war so gerade am Überlegen so, hat er Schiss gesungen? Und dann habe ich nachgefragt, habt ihr auch Schiss verstanden? Und dann haben wir es sehr oft gehört. Und je häufiger du das hörst, desto mehr hörst du Schiff. Weil du weißt, er soll Schiff singen, aber er singt Schiss. Ich hab ein Schiss gesehen. Ja, früher waren ja auch Fs und S der gleiche Buchstabe. Ja, und Freddy Quinn kommt aus der Zeit. Ja, das sieht man ja auch an bei dieser altdeutschen Schrift. Ja. Gibt's ja kein S. Oder ja, ja. Das ist ja der gleiche Buchstabe. Genau, da war mal Seemann, der auf Schissfahrt gegangen oder Fehmann. Ist. Fehmann, der auf Schissfahrt gegangen ist. Das heißt auch nicht Fehmarn, sondern Seemann. Die Insel? Ja, ist ja in der See. Ja. Stimmt, und da fahren sehr viele Schisse vorbei. Es erinnert mich dran, als wir nach Hause gekommen sind, ins Haus meiner Großeltern, bin ich mit meinem Großvater ins Haus gegangen und wir hatten die Katze eingesperrt über ein paar Tage und der Mann sieht nicht mehr so gut und auf dem Boden lag ein Schlüssel. Und er hat gefragt, ist das Schiss? Er dachte, die Katze hat er hingekackt. Und dann dachte ich auch, ich habe einen Schiss gesehen. Ja, er hat einen Schiss gesehen. Also ich nicht. Nein, Opa! Nein, Opa! Nein, Opa! Das ist ein Schlüssel! Habe ich dann geantwortet. Nein, Opa, das ist ein Schiff! Nein, Opa! Und dann hat er es eigentlich schon wieder vergessen. Okay. Ja, so läuft cool. Das bei uns. War eine launige Folge. Nee, launig war sie. Irgendwie war sie wie zwischen den Jahren. Die hat total reingebumst. Sie war unfokussiert, aber dafür auch umso freundlicher, vor allen Dingen gegenüber der Hörerschaft. Wollen wir noch zum Abschluss, du kennst auch dieses Lied aus Kevin Allen zu Hause, oder? Ja. Ich finde die Tradition, uns rauszusingen, eigentlich ganz schön. Einfach als das Schaumbad Kanon zu singen. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Kanon, muss ich versetzt sagen. Das Schaumbad. Nee, wir singen gleich, glaube ich, aber doch kein Kanon, aber verschiedene Töne. Einer Hochhaltung. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Zwei Männer sitzen in der Badewanne, Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. War schön. Nicht schlecht. Ja, besser als unser chinesisches, das Wandern ist das mir das los. Naja, das war so ziemlich das Beste, was wir je gesungen haben. Auch, ja. Außer unser Smasher Diapeti war in Südafrika. Ja, okay, das war auch gut. Musikalisch sind wir ganz weit vorne. Wir bringen mal eine scheiß Best-of-Album raus, oder? Oh ja, auf Kassette. Bis dahin, wir hören uns im Januar. Wir können aber auch zum Abschluss noch so rausfaden mit Freddy Quinn. Ich weiß nicht. Ja. Oder was wolltest du mir sagen? Ja, mit nee. Mit deinen durchdringenden Augen. Du schaust mich einfach an, als hättest du noch richtig geilen Fug in der Tasche. Richtig Fuge Scheiße. Der Junge hat nur Fug im Kopf. Nur einen Fugenschiss in der Tasche. Fugenschiss. Ein Schiss in der Tasche ist besser als ein Schiss. Ich weiß es nicht. Ein Vogel in der Tasche ist besser als ein Schiss in der Hand. Damit verabschieden wir uns und hört selbst nochmal rein. Wir faden einfach aus über Freddy Quinn, weil die 15 Sekunden darf man auch machen und hört nochmal genau hin. Er hat einen Schiss gesehen. Ah, die Bilder sind auch schön. Könnt ihr mal bei YouTube gucken. Strandkörbe im Schnee. Die 1998er Version. St. Niklas war ein Seemann. 34.000. Schiss gesehen. In einer Winternacht. In einer Winternacht. Segen. Also Gold der Mast. Ja, ein goldener Mast. Damit verabschieden wir uns. Poliert schön euren goldenen Mast. Yeah. Bis Januar. Bis dann. Tschüss.